Wir haben es hier verbreiten uns von Mund zu Mund. Ich habe Grund zum Töten. Satanisten fürchten uns, denn wir sind zu gefährlich und zu böse. Was soll der dummes Rumgehampel? Ich ficke deine Freundin, denn sie ist ne dumme Schlampe. Yeah, so simpel ist das Leben. Ich häng in deinem Kinderzimmer und spiel mit der Kettensäge. Ich bin tight, Nutten kraulen meine Eier und sagen niederwürfig, bitte James, werde mein Flyer. Nein, Bitch, jeder weiß, ich bin ein Pimp. Deine Ho sagt jetzt, dein Sohn wär mein Kind. Meine Augen werden rot, wenn ich Beute seh ich. Mach's mir auf Leichen von Toys bequem, yes, yo. Louis Lo und James Aiken, wir sind tight. Du sagst, schlag mich bitte nicht, doch ich bin skrupelloser Mike. Mamo, yes, yo, denn meine Haut ist weiß und durchzogen mit Blei. Du ziehst Drogen, ich nein. Yeah, dumme Noten sind nur Schmuck für mein Teil, denn mein Leben ist zu kurz für einen Liebesbeweis. Dein Mob heißt nicht Otzi, weil wir Spaß daran haben. Jeder Track steckt wie ne Salve auf deinen Magen. Bist du kurz, ich krieg Salz, Säure per Tropf. Dein Tod ist die Otzi, mein Leben der Mob. Louis 666, ich bin Untergrund wie Satan. Du wurdest von Affen aufgezogen, so wie Tarzan. Yeah, ich bleib weiß wie Dago Bert und geh nie raus, denn ich mag meine Sack so gern. Ich hänge mit 60 besessen im Psychos und mach jeden Festival Backstage zum Friedhof. Yeah, ich bin chronisch geil, du träumst am großen Hype, aber wenn du auf mich triffst, liegst du tot im Wald.